Gut, während ihr dann mit der Geldbeschaffung beschäftigt seid, begrüße ich euch nochmal von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Falken Erfurt für die Einladung zu diesem Vortrag, der hoffentlich nicht nur Vortrag bleibt. Also ich habe auch großes Interesse daran, dass es eher anschließend nach meinem Referat den Charakter einer Beratung unter Genossinnen und Genossen bekommt, was auch damit zusammenhängt, dass es noch viel Work in Progress ist. Ich sitze gerade am Buch zum Thema Utopiekritik, Utopiebewusstsein. Das soll nächstes Jahr bei Theorieorg erscheinen. Das ist alles ein bisschen knapp von der Zeit, gerade mit dem neuen Job als Bildungsreferent bei den Falken in Trier. Und deshalb wird ganz viel Denkarbeit auch auf solchen Veranstaltungen geleistet, wo ich hoffentlich auch von euren Beiträgen dann profitieren kann. Ich habe in letzter Zeit das häufig gehabt, dass ich zu sehr globalen Themen eingeladen wurde. Letzte Woche war ich in Münster zum Thema Staat. Ich denke mal, als Referent auch erstmal so, uff, na schön, bisschen enger, wäre nett. Also ich hatte das auch gerade dann mit Blick auf die Utopie-Vortragsreihe hier festgestellt, dass da Ende des Monats ein Vortrag ist, Utopie, Prinzip Hoffnung bei Ernst Bloch. Das ist schon handhabbarer. So globale Themen wie Staat oder Utopie ufern immer ein bisschen leicht aus. Ich erinnere mich mal an einen Vortrag von Manfred Dahlmann, den hat man mal nach Osnabrück eingeladen und er wollte über Wahrheit reden und er hat gleich von vornherein gesagt, man kann das nicht zeitlich begrenzen, er redet so lange, bis der Saal leer ist. Das war dann so nach 3-4 Stunden tatsächlich auch der Fall. Und er meinte, na gut, war wieder nur eine Annäherung an die Wahrheit, müsst ihr mich halt nochmal einladen. Ich gehe davon aus, dass das heute nicht so schlimm wird. Also der Vortrag ist angedacht für eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr. Bei freiem Reden dehnt sich die Zeit ja immer etwas. Und ich denke, danach machen wir erstmal eine Raucherpause, damit auch diejenigen, die Gelegenheit haben, die nicht an der Diskussion teilnehmen wollen, sich auf eine Art zu verdrücken, die nicht unhöflich gegenüber den Referierenden aussieht. Das ist mir immer ganz wichtig, dass Leute nicht dann aus Pflichtgefühl auf ihren Stühlen kleben bleiben. Das Letzte zum Vorwort ist eine Enttäuschung, die ich vielleicht voranschicken muss. Aber da Täuschungen nicht so begrüßenswert sind, ist das auch gar nicht so schlimm. Ich werde weder eine noch mehrere Utopien auspinseln oder ausmalen oder euch jetzt sagen, wie der Zukunftsstaat im alten sozialdemokratischen Sprachgebrauch aussieht. Mir geht es tatsächlich eher um eine theoretische Debatte darum, was utopisches Bewusstsein und eben damit auch verstanden als eine bestimmte Art zu denken, die eher mit Ideologie zu kontrastieren wäre, in ihrem Verhältnis zu Kritik zu untersuchen wäre, leisten kann. Ich habe das aufgeteilt in 3 thematische Blöcke, würde auch nach jedem Block nochmal die Gelegenheit für Zwischenfragen geben, dann müsst ihr euch die nicht bis zum Ende abspeichern, mit der Diskussion aber tatsächlich erst anschließend beginnen wollen, damit ich Gelegenheit habe, den Zusammenhang auch zu entfalten. Ich beginne zunächst einmal mit einer historisch-begrifflichen Annäherung, wo ich literarische, frühsozialistische und politische Utopien unterscheide, um den Fokus klar zu machen, worum es heute Abend gehen wird. Das hat auch einen starken Charakter auf eine historische Übersicht. Und diese Übersichtssachen sind neben den teilweise etwas längeren Zitaten auch der Grund, warum ich so mit PowerPoint-Technik arbeite und das heute Abend sinnvoll finde. Das zweite ist der theoretische Hauptkern, nämlich die Frage nach Utopie und Zeitbezug. Eigentlich wäre es da schon sinnvoller gewesen, von Utopien zu sprechen, weil wenn man davon ausgeht, dass Utopien immer Ausdruck einer bestimmten historischen Situation sind, dass sie eine Herkunftsgesellschaft haben, dann führt diese pseudoreligiöse Sprechweise von der einen großen Utopie als geschichtsphilosophisches Endziel nicht weiter. Zu untersuchen sind Utopien vielmehr immer im Kontext ihrer jeweiligen Gegenwart. Und die theoretische Frage ist eben, welches Verhältnis dann zwischen Gegenwart und einer Zukunftsantizipation, wie sie utopisches Denken leisten will, besteht. Das dritte, Möglichkeiten der Utopie heute, in Klammern Empirie. Da versuche ich tatsächlich einen Schritt zur Aktualität zu machen, der dann auch zur späteren Beratung überleitet. Immer natürlich mit dem methodischen Problem, wie Utopie, also das Denken über etwas, was noch nicht ist, was es nicht gibt, überhaupt im Zusammenhang gesehen werden kann mit empirischen sozialen Phänomenen. Wie gesagt, diese Dreiteilung, ich lehne mich da stark an ein Buch von Anselm Neusüß von 1968. Das ist eigentlich eine Textsammlung, aber mit einem 150 Seiten langen Vorwort, der eine ähnliche Aufteilung verwendet. Nichtsdestotrotz ist die Aufteilung eben auch eine zu setzen, um mit der Fülle des Materials irgendwie umgehen zu können, was gerade bei einem Begriff wie Utopie entscheidend ist, wo sich unterschiedliche Leute die unterschiedlichsten Sachen drunter vorstellen und es dementsprechend, obwohl Utopie in den letzten Jahren wieder vermehrt durch linksradikale Szenen und Zeitschriften geistert, schwierig macht, darüber eine sinnvolle und kontroverse Debatte zu führen. Deshalb erstmal eine etwas längere Eingrenzung, die vor allem auch dazu dient, klarzustellen, worüber ich heute Abend nicht reden möchte. Ich habe das hier mal als Zeitstrahl dargestellt. Als erstes Phänomen utopischen Denkens gilt gemeinhin der Roman Utopia von Thomas Morus von 1516. Auch mit diesem anzufangen, von dem zweifellos das Wort Utopie seinen Eingang in den Sprachgebrauch findet, ist bereits eine theoretische Entscheidung. Was ich damit ausklammer, sind beispielsweise sämtliche mythologischen Vorstellungen von einem goldenen Zeitalter, einer goldenen paradiesischen Urzeit. Was ich auch ausklammer, sind religiöse Vorstellungen von einer messianischen, am Ende der Geschichte stehenden Endzeit der Erfüllung. Aus zwei Gründen. Diese mythologische Vorzeit ist immer eine, die schon vergangen ist, an die mehr oder weniger dann mythisch erinnert werden soll. Das religiöse, messianische Moment unterscheidet sich von Utopie, wie Morus sie verwendet, dadurch, dass Morus ganz klar den Anspruch erhebt, seine utopischen Vorstellungen würden auf Vernunft basieren und würden abhängen von der tatsächlichen sozialen Praxis der Menschen, also nicht von einem göttlichen Eingriff oder dergleichen. Neben diesem Anspruch auf Vernunft, den Morus in seinem Roman erhebt, wo er eben die Insel Utopia beschreibt, gibt es eine weitere notwendige Abgrenzung, beispielsweise zur Philosophie. Es gibt es häufig, das begegnet einem auch immer wieder bei Einführungen zu Utopie des Platons Politeia, als eine Vorform von Utopie aufgefasst wird. Ich klammer die ausdrücklich aus dem einfachen Grunde, weil bei Morus zwei Elemente zusammenkommen. Einerseits der Anspruch, mit Vernunft an die Sache heranzugehen, andererseits die Zielsetzung menschlichen Glücks. Während es bei Platon weitgehend die Frage der Gerechtigkeit in einer idealen Polis ist, aber dieser Glücksanspruch da noch nicht in dem Maße entfaltet wird. Nun ist zu Morus zu sagen, dass es natürlich ausdrücklich erstmal ein Roman ist. Das ist kein politisches Programm oder dergleichen. Und an diese Form des Romans bleibt der Utopiebegriff in der frühen Neuzeit auch ganz lange gebunden. Typisch für diese Romane sind dann immer, das hängt sicherlich zusammen mit der Zeit der Weltumsegelung aus europäischer Sicht und der Idee, dass da neue Weltteile zu entdecken wären, in die dann literarisch Visionen einer anderen Gesellschaft projiziert werden, dass es sehr lange in diesem räumlichen Modus bleibt. Da folgen dann eine ganze Reihe von Romanen, auf die ich im Einzelnen nicht eingehen will. Ein Einschnitt innerhalb dieser literarischen Tradition ist 1771 der Roman von Louis-Sébastien Mercier, das Jahr 2440. Das ist dann der Moment, wo innerhalb der utopischen Romane das erste Mal ein Entwurf gemacht wird, in dem der Gesellschaftsentwurf nicht geografisch in weiter Ferne verortet wird, sondern in weiter Zukunft. Das steigert natürlich auch den Verwirklichungsanspruch, der darin enthalten ist. Beispielsweise hat Mercier, der 1771 diese Utopie entwirft, die so eine Art konstitutionelle parlamentarische Monarchie beinhaltet. Nach der Französischen Revolution, gerade in der Revolutionszeit war dieser Roman besonders populär, für sich beansprucht, ein Wegbereiter dessen gewesen zu sein, was dann 1789 praktisch wurde. Das ist ein Anspruch, den Morus sicherlich nicht erhoben hätte. Nun könnte Utopie ein literarisches Genre bleiben. Als solches wird es auch in heutiger Utopieforschung weitgehend immer noch behandelt und wäre damit für eine politische Diskussion gar nicht so interessant. Das Spannende, was allerdings im 19. Jahrhundert passiert, ist, dass Karl Marx und Friedrich Engels im Manifest der Kommunistischen Partei anfangen, über einen sogenannten utopischen Sozialismus zu reden. Dabei ist wichtig, dass das eine Fremdbezeichnung ist. Die Leute, die von Marx und Engels angeführt werden, Charles Fourier, Robert Owen und dergleichen, hätten sich selber niemals als utopische Sozialisten bezeichnet. Im Gegenteil werfen die sich gegenseitig vor, Utopisten zu sein. Das heißt, man hat im 19. Jahrhundert eine Ausdehnung des Begriffs, das, was vorher eine bestimmte Literaturgattung bezeichnet hat, wird auf einmal zum politischen Kampfbegriff, den auch alle großen politischen Strömungen der Zeit gegeneinander benutzen. Also es gibt Konservative, die Liberalen vorwerfen, sie wären Utopisten. Es gibt Sozialistinnen, die Bismarck vorwerfen, er wäre Utopist. Und in dem Kontext steht dann auch dieser Vorwurf von Marx und Engels an die Frühsozialisten. Ihr Sozialismus sei ein utopischer. Was sie darunter verstehen, gehe ich im nächsten Teil darauf ein. Wichtig ist nur, und das versuche ich in dieser Reihenfolge darzustellen, dass der Frühsozialismus, beispielsweise von Robert Owen, der sich vor allem durch eine bestimmte Praxis auszeichnet, nämlich durch die Gründung von sozialistischen Musterdörfern und Siedlungen, in der Regel in den USA, weil da Raum und Platz dafür war, erst rückwirkend von Marx und Engels als utopischer Sozialismus bezeichnet wird. Nach Marx und Engels kommt es dann zu einer dritten Ausdehnung des Begriffs der Utopie. Das beginnt vor allem mit Gustav Landauer, der hat 1907 ein kleines Traktat herausgegeben namens Die Revolution, wo er das erste Mal einen Utopiebegriff verwendet, von dem er sagt, das bezieht sich jetzt ausdrücklich nicht mehr auf Romane, es bezieht sich auch nicht in erster Linie auf Siedlungsexperimente, sondern das bezieht sich auf eine bestimmte Form von Bewusstsein und Denken. Das wird dann rückblickend auch bezeichnet als die mentalistische Wende der Utopiedebatte. Nun gilt für diese Klassifizierung natürlich, das sind keine Phänomene, die sich historisch einfach nur ablösen. Das, was ich als literarische Utopien bezeichnet habe, was mit Thomas Morus beginnt, setzt sich durchaus auch noch im 19., im 20., im 21. Jahrhundert fort. Es gibt natürlich nach wie vor Zukunftsromane oder dergleichen, die darunter gefasst werden können. Bücher. Ebenso gibt es das, was Marx und Engels als sozialistische Utopien des Frühsozialismus bezeichnet haben, nach wie vor. Also die Idee, dass Leute in kleiner Runde in einer Kommune oder Siedlung oder dergleichen irgendwelche Fernziele vorwegnehmen möchten. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das im Auftrag von Owen selber gemalt wurde. Das diese Siedlung in Texas, USA darstellen soll, wie sie geplant war. Also es ist nicht an der existierenden Siedlung gemalt, sondern als Entwurf. Auch solche Anknüpfungen an diesen Siedlungssozialismus gibt es bis heute. Und ebenso auch politische Utopien, die aber dann eben im Anspruch nach was anderes sein wollen als eine Literaturgattung und auch nicht notwendig an diese Praxis gebunden sind, die Marx und Engels kritisieren. Das erstmal zu der grundsätzlichen Unterscheidung, um ein bisschen zu klären, worüber ich heute Abend nicht reden werde, nämlich über Utopie als Literaturgattung und über Utopie als frühsozialistische Siedlungspraxis. Sondern was mich interessiert, ist tatsächlich die Bestimmung utopischen Denkens in diesem dritten Bereich der politischen Utopien. Ich beginne trotzdem kurz, um die Unterschiede aufzuzeigen, mit Thomas Morus, dem Erfinder der literarischen Utopien. Auch dafür ist interessant, das möchte ich an einem Zitat aus dem ersten Teil des Buches zeigen, dass Morus keineswegs einfach nur ein Philanthrop war, der, weil er als Lord Kanzler zu viel Zeit hatte, einen schönen Roman geschrieben hat, sondern der durchaus den Anspruch hatte, auf Zeitgeschehen zu reagieren. Deshalb beginnt sein Roman, der als Dialog gestaltet ist, zwischen jemandem, der auf der Insel Utopia war und nun zurückgekehrt ist und davon berichtet, auch nicht mit Utopia selbst, sondern mit England, wo Morus seine Figuren sagen lässt: Überall, wo in eurem Reiche feinere und deshalb bessere Wolle erzeugt wird, da sind hohe und niedrige Adlige, ja auch heilige Männer wie einige Äbte, nicht mehr mit den jährlichen Einkünften und Erträgnissen zufrieden, die ihren Vorgängern aus den Landgütern erwuchsen. Es genügt ihnen nicht, müßig und üppig zu leben, der Allgemeinheit nicht zu nutzen, sofern sie ihr nicht sogar schaden. Sie lassen kein Stück Land zur Bebauung übrig, sie zäunen alles als Weide ein. Das, was Morus Ausgangspunkt ist, ist genau dieser Übergang von feudalen Gesellschaftsstrukturen zu frühkapitalistischen. Die sogenannte Einhegung von Land, Freisetzung und Vertreibung von Leibeigenen, die Inwertsetzung der vormals feudal verfassten Ökonomie. Ein sehr blutiger Prozess. Wer da mehr zu lesen will, findet da im Kapital von Marx, im Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation, einiges Material. Für mich ist interessant festzustellen, dass Morus eben genau dieses zeitgeschichtliche Geschehen als Ausgangspunkt nimmt und das seine Motivation darstellt, ein Kontrastbild dazu zu liefern. Wenn er nämlich gegenüber dem Not und dem Elend der ursprünglichen Akkumulation dagegen hält, dass auf Utopia andere Verhältnisse bestehen. Hier dagegen, wo allen alles gehört, ist jeder sicher, dass keinem etwas für seine persönlichen Bedürfnisse fehlt, sofern nur dafür gesorgt wird, dass die öffentlichen Speicher gefüllt sind. Also man sieht an dieser Gegenüberstellung England-Utopia schon, das Kontrastbild lebt, wie der Begriff es schon sagt, vom Kontrast. Nun kommt bei Morus ein anderes Moment noch hinzu. Also einerseits diese Annahme, dass durch Gemeinbesitz das Problem der Armut zu lösen wäre. Andererseits auch eine Folgerung seiner Vernunft, die sehr ein autoritäres Moment deutlich macht. Das autoritäre Moment kann man einerseits darin sehen, dass überhaupt jemand der Meinung ist, in Romanform einen gültigen Zukunftsentwurf vorlegen zu können. Aber auch inhaltlich drückt sich das Autoritäre bei Morus aus, in dem, wie er die Gesellschaftsordnung auf der Insel Utopia beschreibt. Es gibt dort keinerlei Möglichkeit zum Müßiggang und keinerlei Vorwand, sich vor der Arbeit zu drücken. Keine Weinstube, keine Bierschenke, nirgendwo ein Freudenhaus. Das gehört für Morus ganz elementar zusammen. Er nimmt an, zu seiner Zeit, wenn dieser Mangel besteht, liegt es einerseits an den Adligen und dem Klerus, die eben die Erzeugnisse verschwenden. Andererseits durchaus auch daran, dass schlicht zu wenig produziert wird und daher die Notwendigkeit besteht, eine allgemeine Arbeitsdisziplin durchzusetzen. Klingt von heute aus Perspektive des Spätkapitalismus gesehen nicht sonderlich utopisch im alltäglichen Sprachgebrauch, zeigt aber sehr gut auch den antizipatorischen Anteil daran, weil genau das, was Morus als Arbeitsdisziplin skizziert, ja durchaus auch in der frühen Neuzeit, wenn man an Arbeitshäuser und dergleichen denkt, gegen die Bevölkerung durchgesetzt wurde. Morus selber ist etwas unklar darüber, inwieweit er seinen literarischen Entwurf als politischen Vorschlag verstehen möchte. So sagt er selber, also er tritt selber auch als Figur in seinem Roman auf, im Nachwort Folgendes. Er erklärt, er könne zwar nicht allem zustimmen, was Utopia betrifft, gestehe aber, dass es im Staat der Utopia sehr vieles gibt, was ich in unseren Staaten eher wünschen möchte, als erhoffen kann. Also er macht da sicherlich auch aus Vorsicht gegenüber mächtigen Zeitgenossen diese Einschränkung. Die ist allerdings nicht nur taktisch. Ein Zeitgenosse von Morus, Thomas Münzer, der in den Bauernkriegen in den deutschen Landen den Anspruch des Gemeineigentums durchaus auf eine militante Art ernst nimmt, wird von Morus sehr, sehr ablehnend kommentiert. Also für Morus war klar, er schreibt erstmal ein Buch, das soll von anderen Intellektuellen seiner Zeit wahrgenommen werden und dann qua Beratung an die Fürsten und wichtigen Leute herangetragen werden. Er schreibt ausdrücklich kein Manifest einer politischen Bewegung. Zum Beispiel hat er sich strikt dagegen geweigert, dass der Roman Utopia in anderen Sprachen als auf Latein erscheint, um genau zu verhindern, dass das einfache Volk das ernster nehmen könnte, als er das selber genommen hat, wie er eben hier im Nachwort klarstellt. Wenn nun Karl Marx und Friedrich Engels rückblickend auf den Frühsozialismus diesen Begriff der Utopie von Romanen ablösen und auf ihre sozialistischen Vorgänger anwenden, dann ist es nicht nur ein taktisches Mittel der Denunziation, sondern auch inhaltlich sehr wohl begründet. Das hat Engels später in seinem Buch Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft nochmal stark verdeutlicht. Es findet sich aber auch schon in Grundannahmen von Marx und Engels in den Frühwerken, wo sie quasi noch im Prozess der Selbstverständigung untereinander stehen. Dort heißt es beispielsweise, es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Das markiert genau diesen wissenschaftlichen Anspruch. Es geht nicht um subjektive Zielvorstellungen, es geht um objektive Bedingungen, von denen Marx und Engels annehmen, sie würden die proletarische Klasse zu einem Handeln zwingen, das notwendig in den Sozialismus und den Kommunismus führt. Dass sich genau dies nicht erfüllt hat oder dass die Arbeiterklasse offenbar von der Geschichte nicht dazu gezwungen war, diesen Fortschritt durchzuführen, ist einer der Aspekte, die, glaube ich, sehr relevant sind für das Wiederaufkommen der Utopiedebatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in marxistischen Kreisen. Es wird dann später einer der Hauptdiskussionspunkte in der Debatte, die ich rekonstruieren möchte. Neben dieser grundsätzlichen Überlegung hat die Bezeichnung utopistischer Sozialismus aber eben auch eine sehr genaue Praxis im Auge. Und um die geht es dabei hauptsächlich. Also Engels gesteht durchaus den Frühsozialisten zu, dass sie, Zitat, geniale Gedankenkeime hatten, großartige Entwürfe des sozialistischen Ziels, dass aber ihre Methoden zur Umsetzung das eigentlich Problematische sind. Als solche bezeichnen Marx und Engels im Manifest der Kommunistischen Partei Folgendes. die utopischen Sozialisten. Erblicken auf der Seite des Proletariats keine geschichtliche Selbsttätigkeit, keine ihm eigentümliche politische Bewegung. Das heißt, ihnen fehlt das Vertrauen in den progressiven Faktor des Klassenkampfes. Wobei Engels zugesteht, die Klassenkämpfe in der Zeit, als Charles Fourier und Robert Owen geschrieben haben, waren noch gar nicht so weit entwickelt, dass sie es hätten haben können. Die zweite Anklage: Die utopischen Sozialisten wollen die Lebenslage aller Gesellschaftsmitglieder, auch der Bestgestellten, verbessern. Sie appellieren daher fortwährend an die ganze Gesellschaft, ohne Unterschied, ja vorzugsweise an die herrschende Klasse. Der dritte Vorwurf: Die utopischen Sozialisten wollen ihr Ziel auf friedlichem Wege erreichen und versuchen durch kleine, natürlich fehlgeschlagene Experimente, durch die Macht des Beispiels, dem neuen gesellschaftlichen Evangelium Bahn zu brechen. Mit diesen Vorwürfen lässt sich der Begriff des utopistischen Sozialismus bei Marx und Engels rekonstruieren. Wer zu wenig Vertrauen ins Proletariat hat, sich mit Appellen an die gesamte Gesellschaft wendet und einen friedlichen Weg des experimentellen Voranschreitens bevorzugt, ist demnach für sie unter das Verdikt des utopistischen Sozialismus gefallen. Wir können das ganz kurz an Robert Owen überprüfen, der sich selber wahrscheinlich auch nicht als Frühsozialist gesehen hätte, weil das würde voraussetzen, dass das später vom Marxismus aus gesehen so einsortiert wird, der sich selber als Sozialist bezeichnet hat. Bezüglich des Klassenfriedens schreibt Owen in der Tat: Statuten der geplanten Gesellschaft müssen so gefasst werden, dass sie die Hilfe und Zusammenarbeit der Einsichtsvollen jeden Ranges, jeder Klasse, Sekte und Partei ermöglichen. Bezüglich der Appelle, die Marx und Engels ihm vorgeworfen haben, gibt es in den Quellen einige sehr schöne Vorträge, die Robert Owen in den USA hält, und zwar vor dem Kongress der USA in Anwesenheit des US-amerikanischen Präsidenten, den er für seinen Sozialismusplan gewinnen möchte. Denen gegenüber stellt er dann auch ganz klar: Die Regierung und der Kongress dieses neuen Empire brauchen jetzt nur noch diese Veränderung zu wollen, und sie wird gleich vollzogen. Es ist wenig überraschend, der US-amerikanische Präsident wollte diese Veränderung nicht. Die haben Owen sehr deutlich und auch rüde abblitzen lassen. Was ihn genau zu dem bringt, was Marx und Engels als dritten Vorwurf betont haben, nämlich die Idee: Wenn wir die Herrscher nicht dazu überreden können, beginnen wir unmittelbar und experimentell selber. Wo Owen dann auch ergänzt in einer weiteren Rede vor dem US-Kongress: Was andere auch immer tun mögen, mein Vorsatz steht fest. Ich habe vor, diese Verbesserung unter voller Ausnutzung meiner Mittel und meines Einflusses sofort durchzuführen. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich von den Harmoniten die Niederlassung und das Eigentum Harmony in den Staaten Indiana und Illinois erworben. Sie, diese Niederlassung, wird mich in die Lage versetzen, sofort eine vorläufige Gesellschaft zu bilden, neue Bevölkerung aufzunehmen, die Materialien zu sammeln, vorzubereiten und einzurichten, um Vereinigungen zu bilden, die ein gemeinsames Eigentum und ein gemeinsames Interesse haben. Owen ist in dieser Hinsicht typisch für den Frühsozialismus, hat dann tatsächlich auch einige hundert Siedler und Siedlerinnen gefunden, die nach New Harmony gezogen sind, die versucht haben, eine auf Gemeineigentum basierende Mini-Gesellschaft zu bilden. Das ist auch nicht selten, das ist im frühen 1900 sehr oft geschehen. Endet tatsächlich meistens damit, dass die sich untereinander zerstreiten und das Ganze wieder auseinanderläuft. Man auch sagen muss, Owens theoretische Konzeption war tatsächlich die, dass diese Gemeinschaftssiedlungen in der Lage wären, so zu produzieren, dass sie einen höheren Lebensstandard erreichen als die Restgesellschaft. In den Experimenten, wo das gescheitert ist, sind die Leute dann doch meistens wieder weggelaufen und haben sich aus seiner Siedlung heraus wieder normalen industriellen kapitalistischen Betrieben angedient, wenn sie da doch die besseren Lebensbedingungen gefunden haben. Deshalb eben auch dieser Hinweis von Marx und Engels, dass dieser utopische Frühsozialismus mit seiner Praxis der Siedlungsgründung in der Regel scheitert. Wenn wir nun den Übergang machen zum eigentlichen Thema des Abends, der politischen Utopien, so ist da Gustav Landauers theoretischer Einstieg von großer Wichtigkeit, weil Landauer einerseits eine Historisierung von Utopie vornimmt, zweitens eine Mentalisierung, also ihn interessiert utopisches Bewusstsein und nicht, was für Bücher die Leute schreiben oder ob sie in irgendwelche Siedlungen ziehen, und drittens eine damit einhergehende Relativierung von dem, was Utopie überhaupt leisten kann, was uns ja nachher vor allem in der Debatte zu interessieren hat. Für Landauer ist Utopie, und das wäre meine erste zentrale Kategorie des utopischen Bewusstseins, vor allem die Haltung einer Intention auf Veränderung. Er definiert Utopie folgendermaßen: Die Utopie ist also die zu ihrer Reinheit destillierte Gesamtheit von Bestrebungen, die in keinem Fall zu ihrem Ziel führen, sondern immer zu einer neuen Topie. Topie nennt Landauer dann im Gegensatz zur Utopie einen gegebenen Gesellschaftszustand, beispielsweise den Feudalismus, zu dem auch immer eine bestimmte Utopie gehört. Als solche nimmt er dann die von Morus, ein Gegenentwurf einerseits bezüglich des Gemeineigentums, eine begrenzte Antizipation mit einer bestimmten Reichweite. Nämlich, was Morus hervorhebt, Arbeit wird in der nächsten Utopie, dem Kapitalismus, wichtig werden. In diesem Sinne sind Utopien für Landauer ganz explizit kurzfristige Vorstellungen, die von bestimmten gesellschaftlichen Grund ausgehen und diesen auch nur beschränkt überschreiten können. Weshalb er auch sagt, keine Utopie führt zu ihrer Verwirklichung, sondern sie schiebt nur gewisse gesellschaftliche Prozesse an. Das meine ich mit der Relativierung des Utopiebegriffs in der politischen Utopie. In seiner Praxis fällt Landauer dann sehr wohl nochmal zurück auf frühsozialistische Vorstellungen, wenn er als Weg nämlich empfiehlt, dass solche Menschen, die zur Einsicht und zur inneren Unmöglichkeit, so weiterzuleben, gekommen sind, sich in Bünden zusammenschließen und ihre Arbeit in den Dienst ihres Verbrauchs stellen, in Siedlungen, in Genossenschaften, unter Entbehrungen. In der Hinsicht kann man Landauer auch als den letzten Frühsozialisten bezeichnen, aber zugleich eben als auch den ersten, der Utopie als eine Denkfigur herausarbeitet und betont. Und eben auch reflektierend auf die bisherige Utopiegeschichte zu einem systematischen Schluss kommt. Er nennt es eines seiner drei utopischen Gesetze. Auf jede Topie folgt eine Utopie, auf diese wieder eine Topie, auf diese wieder eine Utopie, etc. Und jede Utopie setzt sich aus zwei Elementen zusammen. Aus der Reaktion gegen die Topie, aus der sie erwächst, und aus der Erinnerung an sämtliche bekannte frühere Utopien. Dieses utopische Gesetz von Landauer kann man mit Morus illustrieren. Auch der Roman Utopia ist eine Reaktion auf die ursprüngliche Akkumulation. Er nimmt ältere Vorstellungen von Gemeineigentum auf und versucht daraus einen Entwurf zu machen, der unmittelbar auf die Entstehungszeit reagiert. Das Interessante für eine Theorie der Utopie wäre also, wie diese Reaktionsweise funktioniert. Das heißt, in welchem Verhältnis steht eine Utopie zu ihrer Herkunftsgesellschaft? Und erst davon abgeleitet wäre dann die Frage zu stellen, was utopisches Denken in diesem Rahmen leisten kann. Damit kommen wir zum zweiten Teil, Utopie und Zeitbezug. Dafür ist interessant, dass diese utopie-theoretische Debatte tatsächlich erst im 20. Jahrhundert einsetzt und vor allem in der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg virulent wird. Wo dann unterschiedliche Leute, Philosophen, Soziologen, überwiegend Männer, sich rückblickend mit der Frage beschäftigen, wie der Begriff der Utopie nun genauer zu bestimmen ist. Wobei sie eben diese vorherigen Bedeutungen, ist eine Literaturgattung, bezeichnet Siedlungsexperimente, eindeutig sprengen und diesen Aspekt des Zeitbezugs stark machen. Dieser Zeitbezug lebt natürlich davon, Utopie zu verorten zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wobei verschiedene Kategorien entscheidend sind. Diese Kategorien sind nun mein Versuch, die Ergebnisse dieser Debatte so zu ordnen, dass sie als Diskussionsanstoß für eine produktive Utopiediskussion in der radikalen Linken heute anwendbar sind. Also es ist quasi schon der theoretische, analytische Extrakt, den ich aus verschiedenen utopietheoretischen Überlegungen ziehe, um einerseits anwendbare Kategorien und andererseits diskutierbare Kategorien zu entwickeln. Bezüglich der Vergangenheit ist da das Element entscheidend, was wir von Landauer schon kennen, die Tradition. Aktuelle Utopien nehmen Rückgriff auf vorherige Utopien und schreiben damit eine Tradition der Unterdrückten fort. Immer verbunden mit dem, was bei Landauer noch hinzukam, die Definition von Utopie als Intention, als Bestrebung von etwas weg zu etwas Besserem hin. Also ein Entwurf aus Leidensdruck. Dieser Leidensdruck ist allerdings nicht alles, was die Utopie in ihrem Verhältnis zur jeweiligen Gegenwart kennzeichnet, sondern es kommen meiner Meinung nach zwei weitere Kategorien hinzu. Einerseits die der Negation. Utopisches Denken lebt davon, sich in eine Abseitsbewegung gedanklicher Art zur gegebenen Realität zu bringen. Ich bleibe da einfach halber bei dem Beispiel. Moros Utopie von Gemeineigentum ist nur zu verstehen vor dem Hintergrund des entstehenden Privateigentums in der frühen Neuzeit, dass er negieren möchte, indem er ein literarisch beschränktes Kontrastbild entwirft. Ein drittes Element, was für Morus nicht gelten würde, für die Frühsozialisten allerdings schon, ist das Moment der Motivation. Das utopische Denken versucht, Veränderungen anzuregen, indem es sie als durchführbar darstellt. Gerade dieses Moment ist dann vor allem zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg das, was die soziologische Debatte bestimmt. Also in welchem Verhältnis stehen Utopien zu real stattfindenden sozialen Bewegungen? Dann immer auch mit dem Argument, dass das möglicherweise etwas ist, was Marx und Engels in ihrem wissenschaftlichen Sozialismus unterschätzt haben. Für Marx und Engels braucht das Proletariat keine Motivation zur Revolution, da es durch die Umstände zur Revolution gezwungen wird. Gegen diese These ist das Argument gerichtet, dass konkrete soziale Bewegungen durchaus Motivation daraus ziehen, sich über ihre Zukunftsentwürfe zu verständigen. Das schönste Beispiel, um das zu illustrieren, ist dann natürlich immer die Sozialdemokratie selber, die Marx und Engels ja versuchen hineinzuwirken, in der Leute wie Bebel dann aber lange Ausführungen über den Zukunftsstaat schreiben, einfach aus einer gewissen Dynamik sozialer Bewegungen heraus, dass sie den Leuten was bieten müssen und wollen. Nun zur Zukunft, was ja eigentlich das Interessanteste ist, da man mit ihr den Begriff der Utopie am stärksten verbindet. wo dann in den utopietheoretischen Debatten die Frage verhandelt wird, inwieweit utopisches Denken nicht nur eine Negation der Gegenwart und die Fortführung älterer Traditionen leistet, sondern auch eine tatsächliche Antizipation von Zukunft bedeuten kann. Zu diesen Kategorien gehe ich nun auf verschiedene Beiträge ein von Theoretikern, die an dieser Utopiedebatte im frühen 20. Jahrhundert teilgenommen haben. Die beziehen sich teilweise selbstständig aufeinander in ihren Schriften, teilweise tun sie das auch sehr indirekt oder verschweigen sich gegenseitig. Das kennt man ja auch aus heutigen Debatten. In dem Fall muss ich sie einfach in den Zusammenhang stellen, indem sie argumentieren, wogegen sie sich nun posthum auch nicht mehr wehren können. Was insofern aber interessant ist, dass auch Utopiedebatten bis heute immer noch bei diesen Grundpositionen anknüpfen. Wir hatten als erste Kategorie die Utopie als Tradition. Das ist eine Kategorie, für die vor allem dieser Herr zuständig ist. Wir können jetzt auch ein Ratespiel machen, wenn ihr es wisst, ruft es rein. Wer drei Richtige hat, kriegt nachher ein Bier umsonst. In dem Fall ist es Ernst Bloch, zu dem es ja auch noch die Veranstaltung hier geben wird. Das Spannende an den Büchern von Bloch, der eben als der Philosoph der Utopie gilt, ist, dass selbst in diesem 1500 Seiten langen Mammutwerk des Prinzip Hoffnung von Zukunft eigentlich kaum die Rede ist. Also Bloch beginnt immer mit einer großen Anzahl sozialer Phänomene der Vergangenheit, in denen er utopische Momente erkennt. Er endet immer mit Marx. Und für das, was weiterhin passieren soll, sind dann Marx und Engels zuständig. Warum interessiert ihn die Tradition dermaßen? Bloch geht davon aus, dass der Marxismus in dem einen Punkt korrigiert werden muss. Nämlich in dem Punkt, dass er annimmt, die Leute würden durch gesellschaftliche Objektivität alleine zum Handeln bewegt. Sondern, so seine Argumentation, es bedarf des subjektiven Faktors, des Willens zur Tat. Um das in den Marxismus hineinzutragen, bringt Bloch dann immer eine ganze Reihe utopischer Phänomene in Erinnerung, um an denen zu illustrieren, welche Bedeutung die Intention auf Besserung der Zustände haben kann. Er selber nennt das die echte Tradition, die mit dem Vorwärts dauernd tingierte, an Ort und Stelle anwesend, dort, wo etwas gemacht wurde und noch gärte und abgebrochen wurde, nicht zu seiner vollen Reife, zur Vollendung kam. Die Tradition hat eine besondere Verwandtschaft und Affinität zu dem Werdenden, dem Heraufkommenden, dem Nicht-Vollendeten, dem durch äußere Umstände vor allem Missratenden, dem Unabgegoltenen, was ich mögliche Zukunft in der Vergangenheit genannt habe. Bloch geht davon aus, da hat er auch einigen geschichtsphilosophischen Einfluss von Belter Walter Benjamin mit aufgenommen, dass es der revolutionären Bewegung dienlich ist, sich in ihrer bestimmten historischen Situation an frühere Bewegungen, an frühere utopische Inhalte zu erinnern, um daraus eine gewisse Motivation zu ziehen. Beispiel wäre, was Bloch auch sehr gerne verwendet, die Benennung der Gruppe von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht als Spartakusgruppe, dass die quasi den Namen eines Sklaven in der Antike, eines aufständischen Sklaven in der Antike, als Gruppennamen verwenden und dadurch genauso eine Tradition stiften, die von denjenigen, die ihnen 1918 gegen den Weltkrieg und für die Revolution folgen, offenbar verstanden wird. Und weil Bloch diesen Rückgriff so interessant findet, beschäftigt er sich in seinem Werk ganz, ganz überwiegend mit diesem Moment der Tradition, wo er argumentiert, es komme darauf an, ein ausgewähltes Erbe anzutreten. Er ist dann auch derjenige, der den Utopiebegriff auf nahezu alle Figuren des Denkens und Handelns ausdehnt, die irgendwie mit dem Prinzip Hoffnung oder Zukunftswünschen verbunden werden können. Akademische Utopieforschung ist dementsprechend immer noch hinreichend verstimmt über Ernst Bloch und bezeichnet sein Werk als den größten Flurschaden, der innerhalb der Utopieforschung angerichtet werden konnte, indem eben alles, was sich eignet, zu diesem Traditionsbestand der Utopie hinzugenommen wird. Bloch nimmt dann tatsächlich religiösen Messianismus, er nimmt Märchen, in denen sich Wünsche des einfachen Volkes zu allen Zeit ausdrücken konnten. Er nimmt Kunst als eine Art utopischen Vorschein auf ein gelingendes und schönes Leben. Er nimmt Ethik und Moral, ergänzt es darum, der Kommunismus sei nun endlich die konkrete Antwort auf all die Moral, die vorher als Frage formuliert werden konnte. Er nimmt die Erinnerung an geschlagene Bewegungen, da auch gerne die Bauernkriege und Thomas Münzer. Er nimmt wissenschaftliche Ideen und selbst noch die Tagträume von Individuen, wo er sagt, dass in all diesen Phänomenen eine utopische Kraft steckt, die zum Gunsten der aktuellen revolutionären Bewegungen zu aktivieren wäre. Dabei muss man allerdings in diesem Erbe eine gewisse Auswahl treffen, welches Erbe man annimmt, welches man ausschlägt. Und zwar nennt er das die Auswahl zwischen utopistischem und utopischem, die unterschieden werden. Denn das eine bringt sich nur unmittelbar, abstrakt an die Verhältnisse heran, um sie rein aus dem Kopf zu verbessern. Das andere nahm immerhin dazu auch das Bauzeug von draußen. Wobei freilich selbst das Utopistische, wie es abstrakt über die Wirklichkeit greift, sich vor allem bloß empiristischen, das nur abstrakt unter die Wirklichkeit greift, nicht zu genieren braucht. Das heißt, für ihn wäre beispielsweise auch ein künstlerischer Entwurf, nimmt da gerne die Ode an die Freude mit der Zeile »Alle Menschen werden Brüder«, wo er sagt, das ist ganz klar utopistisch, das ist Ideologie eines bürgerlichen Zeitalters, das sich selber was vormacht und übersieht, dass die bürgerliche Gesellschaft eher dazu neigt, den Kampf aller gegen alle auch in den Krieg nach außen zu übersetzen. Nichtsdestotrotz sagt er, auch diese Dichtung kann man als eine Kraftquelle gebrauchen für aktuelle Auseinandersetzungen. Und dementsprechend ist das eigentlich seine philosophische Haupttätigkeit, diesen ganzen Traditionsbestand des Utopischen zu sichten, zu unterscheiden, was ist darin utopistisch und was kann dann auch in die konkrete Utopie des Marxismus übernommen werden. So viel zur Kategorie Tradition. Die für mich interessanteste ist die Utopie der Negation und damit verbunden das Verhältnis von Kritik und Utopie. Jemand, der sich damit schon 1930 in einem längeren Aufsatz beschäftigt, ist Max Horkheimer, der über Utopie schreibt. Utopien sind Kritik dessen, was ist, und die Darstellung dessen, was sein soll. Aber ihre Bedeutung liegt wesentlich im ersten Moment beschlossen. Aus den Wünschen eines Menschen kann man auf seine wirkliche Lage schließen. Durch das glückliche Utopien des Morus scheint der Zustand der Massen in England, deren Sehnsucht der humane Kanzler gestaltet hat. Das heißt, mehr noch als bei der Kategorie der Tradition, die auf ihren aktuellen Gebrauch abzuklopfen ist, hebt Horkheimer an Morus hervor, dass Utopie immer nur verstanden kann als Utopie einer bestimmten Gegenwart. Und das Entscheidende, was die Utopie von ihrer Gegenwart trennt, das Moment der Kritik ist, der Negation, die dann in der kritischen Theorie natürlich immer daran gemessen werden würde, inwieweit sie bestimmte Negationen der tatsächlich relevanten gesellschaftlichen Widersprüche ist. Diesem Utopiebegriff der frühen kritischen Theorien fühlt sich später auch Adorno verpflichtet. Interessant ist, dass Horkheimer auch betont, welche Bedeutung diese Utopiedebatte gerade dann nach dem Scheitern der Arbeiterinnenbewegung hat. Und da auch nochmal den Kontrast zu Marx aufmacht. Wenn er 1940 schreibt, einmal half die Kritik an Utopie dazu, dass der Gedanke der Freiheit der ihrer Verwirklichung blieb. Heute wird die Utopie diffamiert, weil keiner mehr so recht die Verwirklichung will. Das heißt, das, was für Marx entscheidend war, sich auf den realen Geschichtsprozess einzulassen und die realen Tendenzen zu beschreiben, sollte eben das, was an Utopie vorausging, einlösen. Wenn heute, im Jahr 1940, aus Horkheimers Sicht, Utopie diffamiert wird, hat das eine andere Stoßrichtung. Den Schwerpunkt auf Utopie als Negation findet man daran anknüpfend auch bei Theodor W. Adorno, der ebenfalls formuliert, interessanterweise in einem Gespräch mit Ernst Bloch, ein sehr anhörenswertes Radiointerview oder einer Radiodiskussion zwischen den beiden aus dem Jahr 1964, wo Adorno sagt, Utopie steckt jedenfalls wesentlich in der bestimmten Negation dessen, was bloß ist, und dass dadurch, dass es sich als ein Falsches konkretisiert, immer zugleich hinweist auf das, was sein soll. Das kann man dann auch lesen, durchaus als eine Anleitung, wie Utopien zu überprüfen sind, dahingehend, ob sie dieses Moment der Negation in ausreichender Weise entfalten. Damit verbunden ist natürlich, wenn man diese Kategorie isoliert, dass man im Prinzip über das Bessere auch nur sagen kann, was es nicht sein soll. Das ist heute sehr gängig, gerade in der radikalen Linken. Wir wissen über den Kommunismus, dass es in ihm keine Waren, kein Geld, keine Politik, kein Recht und keinen Staat gibt. In dem Sinne könnte man sagen, dass in dieser bestimmten Negation dann der Kommunismus als negative Utopie umrissen ist. Und bei diesem Umriss belässt es die kritische Theorie dann auch. Das fällt dann unter das Schlagwort des berühmten Bilderverbotes, das über diese Negationsleistung der Utopie hinaus sehr davor gewarnt wird, jetzt Einzelheiten des utopischen Zustandes vorwegzunehmen. Dem wäre sich quasi eher über diesen Umweg der Negativfolien anzunähern. Zugleich gibt es bei Adorno, der auch ja in diesem Gespräch mit Bloch dann als der Utopiekritiker eingeführt werden soll, vom Radiomoderator, immer wieder Stellen, wo er auf die Problematik des rein negativen Utopiebegriffs zu sprechen kommt. Denn das Verbot auszudenken, wie es sein sollte, die Verwissenschaftlichung des Sozialismus, ist diesem nicht nur zum Guten angeschlagen. Er sagt auch, dass vor allem viel Praxis, wie sie dann geschehen ist bei den Versuchen, Sozialismus in Realität zu überführen, auch durchaus darunter gelitten hat, dass dieses Moment des Antizipierenden, der Frage, wo wollen wir eigentlich hin, ausgeklammert wird, vor allem mit Blick auf die Sozialdemokratie, in dem Vertrauen, der Gang der Geschichte würde es schon richten. Und dass diese übertriebene Objektivität, die dann als Ideologie im Marxismus aufkommt, dem Sozialismus nicht nur zum Guten angeschlagen ist, ohne dass Adorno und Horkheimer deswegen die Negation als eine Kernkategorie von Utopie aufgeben würden. Die dritte der vier Kategorien ist nach meinem Überblick, meiner Systematik, die der Motivation. Interessanterweise kann man an der Stelle gleich mit Adorno fortfahren. Das werdet ihr nachhören können, wenn ihr euch dieses Radio-Interview zu Gemüte führt, wo der Moderator auch tatsächlich nach einer Weile ein bisschen enttäuscht ist darüber, dass Bloch und Adorno tatsächlich eine Diskussion führen. Also das Setting war eigentlich wohl darauf vorgesehen, Adorno macht den Utopiekritiker, Bloch macht den Utopisten und sie kriegen sich furchtbar in die Wolle, damit das Publikum seinen Spaß hat. Tatsächlich finden sich dann da Sätze, wo man, wenn man das liest, nicht mal sicher sagen könnte, wer es gesagt hat. Und die Stimmung des Ganzen merkt man auch daran, dass die beiden an einer Stelle im Gespräch anfangen, ich finde das sehr sprechend, auf sowas zu achten, sich Teddy und Ernstl zu nennen. Womit das konfrontative Setting der Sendung natürlich völlig den Bach runtergeht. Das Produktive in der Diskussion liegt dann tatsächlich darin, dass beide auch die Schwächen ihres Ansatzes erkennen und beispielsweise von Adorno der Satz kommt. Dann aber, das ist wahrscheinlich noch viel beängstigender, tendiert dieses Verbot einer konkreten Aussage über die Utopie dazu, das utopische Bewusstsein selber zu diffamieren und das zu verschlucken, worauf es eigentlich ankäme, nämlich den Willen, dass es anders ist. Also auch bei Adorno und Horkheimer, so sehr sie die Negation als das zentrale Moment hervorheben, gibt es Utopie auch im Sinne der Intention, des Willens, dass es anders ist. Und es gibt sie nicht nur in dieser Form, sondern es ist sogar etwas, worauf es ankommt. Der Kapitalismus wird sich nicht von selber abschaffen. Die Abschaffung des Kapitalismus muss gewollt werden. Das heißt, dieser subjektive Faktor, um den es in dieser Utopiedebatte geht, wird da nochmal besonders hervorgehoben. Ein weiterer Zeitgenosse, Karl Mannheim, hat es dann versucht, in eine Art Bewegungssoziologie zu übersetzen und sehr, sehr stark schematisiert, worüber sich Horkheimer dann wiederum aufgeregt und ihn entsprechend kritisiert hat. Das Interessante an Mannheim ist die Gegenüberstellung von Utopie und Ideologie, die er nämlich genau hinsichtlich ihrer motivierenden Wirkung auseinanderhält. Wenn er sagt, vom soziologischen Standpunkt aus gibt es zwei Formen, die geistige Konstruktionen annehmen können. Sie sind ideologisch, wenn sie der Absicht dienen, die bestehende soziale Wirklichkeit zu verklären oder zu stabilisieren. Utopisch, wenn sie kollektive Aktivität hervorrufen, die die Wirklichkeit so zu ändern sucht, dass sie mit ihren die Realität übersteigenden Zielen übereinstimmt. Da ist es nochmal sehr klar und pointiert auf den Punkt gebracht, was Utopie als Motivation, als Kategorie utopischen Denkens bedeutet, dass auf einmal nicht mehr nur geschaut wird, wie sind diese utopischen Romane geschrieben, was kommt in denen vor, sondern dass tatsächlich geschaut wird, welche kollektiven Aktivitäten motiviert es, schiebt es an, bringt es zur geschichtlichen Geltung. Ganz kurzer Vorblick, womit ich auch den Rahmen dieser zwischen den Weltkriegen angesiedelten Diskussion verlasse. Das ist bis heute noch ein Topos der Utopiedebatte, wenn ich so sagen darf. Beispielsweise bei Oskar Negg, der erst vor 2 Jahren das als Definition von Utopien anführt. Diese seien die entscheidenden Kraftquellen jeder Emanzipationsbewegung und sich dabei dann auch gleichermaßen auf Adorno, Bloch und Horkheimer sowie Mannheim mit Abstrichen beruft, die eben dieses Moment der Utopie als Motivation von Bewegungen hervorheben. Kommen wir damit zur letzten der 4 Kategorien utopischen Denkens, die Utopie als Antizipation. Ein sehr überraschender Satz von Adorno, also ich habe mich selber darüber gefreut, inwieweit man Adorno im Kontext der Utopiedebatte auch gegen das lesen kann, was gemeinhin das Allgemeinwissen über das Bilderverbot ist. Das ist wahrscheinlich die Stelle, wo er sich in dem Radiogespräch, das ich als Quelle benutzt habe, am meisten an Bloch annähert. Wenn er nämlich gesagt hat, dann wäre eine der theoretischen Gestalten der Utopie, für die ich sicher nicht zuständig bin, da hat er recht, dass man konkret sagen würde, was bei dem gegenwärtigen Stand der Produktivkräfte der Menschheit möglich wäre. Er führt das dann noch aus. Das könne man relativ genau ausrechnen. Also wie viele Arbeitsstunden beim Stand der Produktivkräfte nötig wären, kann man vorgeben, das kann man vorführen. Es würde dahingehend nicht gegen das Bilderverbot verstoßen, dass man eben nicht einen gesamten ausgepinselten Stadtplan der Zukunft gibt, dass man kein Gesamtbild gibt, aber Möglichkeiten kann man konkret benennen und es wäre eine der Aufgaben, die utopisches Denken, und daran unterscheidet sie sich von der Kritik, auch wenn sich beide gegenseitig bedürfen, auch als Korrektive leisten kann. Der theoretisch interessante Punkt ist nun natürlich, an dem sich dann auch Debatten entzünden würden, was ist denn nun möglich? Was beinhaltet der Begriff der Möglichkeit? Diesen hat Ernst Bloch folgendermaßen definiert: Objektiv real möglich ist das partial Bedingte. Zu ihm muss ein subjektiver Faktor hinzukommen, damit das Mögliche bereichert wird, genau um die Bedingungen, die zur Realisation noch fehlen. Ich werde gleich versuchen, das im empirischen Teil an aktuellen Beispielen zu entfalten. Das Interessante dabei ist eben diese Wendung des partial Bedingten. Also, damit eine Utopie konkret ist, müssen bestimmte Bedingungen vorliegen. Nur dann kann die Utopie als subjektiver Faktor auch ihre motivierende Wirkung entfalten. Es wäre immer sinnlos, in einer historischen Situation Utopien zu vertreten, die abstrakte Ziele aufstellen, für die keinerlei Erfüllungsbedingungen vorliegen. Zugleich wäre es auch immer politisch verkürzt, nur Tagesziele aufzustellen. Sondern der subjektive Faktor des Utopischen macht genau nur in dieser Vermittlung mit den objektiven Bedingungen tatsächlich Sinn. Das ist das, was Bloch dann nennt, den Einklang mit der Tendenz. Diese ist durch objektive Bedingungen gesetzt und wahre Politik geschieht in Übereinstimmung mit der Tendenz, mit dem Hinhören. Wohin will denn das eigentlich laufen? Wie kann ich die unheilvollen Möglichkeiten, die in der Tendenz stecken, bremsen oder verhindern? Wie kann ich die günstigen, für uns Menschen günstigen Möglichkeiten, wie kann ich die fördern? Das heißt, es geht hier nicht um einen Geschichtsoptimismus, der davon ausgeht, Tendenz bedeutet Garantie der sozialistischen Entwicklung aus dem Kapitalismus heraus, sondern Tendenz bedeutet einen Blick auf objektive Möglichkeiten, die sich auch immer neu bilden und verändern, und diese in Beziehung zu setzen zur utopischen Antizipation. Dahingegen ist meine These auch, und über die werden wir zu streiten haben, dass diese unterschiedlichen Kategorien zum utopischen Denken, die von unterschiedlichen Leuten vorgeschlagen wurden, nur in Kombination Sinn machen. Also die Verbindung von Tradition, Negation, Motivation und Antizipation lässt sich am besten denken als eine Konstellation utopischer Kategorien, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig ergänzen und zusammengenommen auch so etwas darstellen wie ein Prüfstein, um Vorstellungen daraufhin zu untersuchen, ob sie eine Utopie in diesem empathischen, theoretisch begründeten Sinne darstellen. Ich fasse das noch einmal kurz zusammen, bevor wir zum Aktuellen kommen. Politische Utopie ist in diesem Sinne keine literarische Utopie, kein Roman, selbst wenn die nach wie vor geschrieben werden. Sie ist auch keine frühsozialistische Utopie im Sinne von Siedlungsexperimenten. Beide Verwendungen von Utopien geistern nach wie vor durch die Zeitgeschichte. Es ließen sich auch genug Beispiele dafür finden. Ich will all diesen Romanen und Kommunen auch gar nicht abstreiten, dass sie sich selber als Utopien verstehen. Ich will ihnen noch nicht mal abstreiten, dass sie Utopien sind. Wenn man den entscheidenden Blick aufs Adjektiv legt, haben wir es mit literarischen Utopien, frühsozialistischen Utopien oder politischen Utopien zu tun. Denn nur, wenn man diese Vorbestimmung überhaupt macht, kann man ungefähr eingrenzen, worüber in einer Utopiedebatte verhandelt werden soll. Die politische Utopie, und jetzt kann ich das nochmal optisch darstellen, was ich mit einer Konstellation von Überlegungen meine, wäre mit Landauer Intention auf Veränderung und eine Tradition der Unterdrückten. Sie wäre mit Adorno die bestimmte Negation des schlechten Bestehenden. Sie wäre mit Oskar Negt die Quelle und Ausdruck der Motivation von Bewegungen. Und sie wäre mit Ernst Bloch die Konkretion von objektiven Möglichkeiten, von vorliegenden Bedingungen als subjektiver Faktor. Das heißt, als eine Gestalt des Bewusstseins, das dann bei den Herren das utopische Bewusstsein genannt wird, das darauf hingeht, diese vorliegenden Bedingungen in politischer Praxis einzulösen. Weiterhin, das hatte ich auch angedeutet, am besten all das zugleich. Deshalb auch diese hoffentlich deutlich gewordene Absicht, wozu ich mir überhaupt die Mühe mache, die Ergebnisse dieser utopietheoretischen Diskussion aufzuarbeiten, nämlich um ein Rüstzeug zu entwickeln, mit dem der utopische Faktor in gegenwärtigen Auseinandersetzungen sichtbar gemacht und untersucht werden kann. Dafür ist relevant, gerade wenn man Utopie als historisches Phänomen versteht, auch mit der durchaus weiten Tradition, dass Veränderungen auftreten können. Marx und Engels sagen an einer Stelle, sie kennen nur eine Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte. Dementsprechend historisch wäre dann auch das Utopiebewusstsein in seinen Veränderungen zu untersuchen. Beispielsweise können Utopien konkret werden. Ich habe jetzt hier mal herausgegriffen, Welternährung, auch genau in dem Bewusstsein von der kritischen Theorie gespeist. Es geht nicht um Gesamtentwürfe, die notwendig unzureichend und autoritär bleiben. Es kann nur gehen um Grundrisse des Besseren, ausgehend von bestimmter Negation. Die Utopie der Welternährung ist alt. Wir haben das schon bei dem, was Bloch dann an Erbschaft mit reinnehmen würde, in religiösen Vorstellungen. So sagt etwa Gott, vertreten durch den Propheten Ezekiel, 586 vor Christus. Also diese Prophezeiungen beginnen ja immer mit Gott sagt. Interessanterweise auch nicht Gott hat gesagt, sondern Gott sagt jetzt. Aber das ist eine andere religionsphilosophische Debatte. Was hat er denn gesagt? Gott sagt, ich vermehre die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes, damit ihr nicht mehr unter den Völkern die Schande einer Hungersnot ertragen müsst. Das ist natürlich für ein hungerleidendes Volk zu der Zeit ein durchaus hoffnungsvolles Versprechen. Wenn man sich diese Aussage, die Bloch als religiöse Utopie werten würde, mit den von mir vorgeschlagenen Kategorien des Utopischen anschaut, könnte man zugestehen. Es ist Teil einer religiösen Tradition, das ist offenbar. Es gibt eine gewisse materialistische Intention. Also Hesekiel verlangt hier nicht von Gott, seine Seele zu retten, sondern den Ertrag des Feldes so zu steigern, dass die Leute satt werden. Es ist durchaus eine Negation des Hungers als reales Erlebnis. Auf dieser Entwicklungsstufe natürlich eine abstrakte, die sich in der sozialen Praxis auch als wenig hilfreich erweisen dürfte. Das Beten, so sehr da ein Hoffnungsmoment drinstecken mag und eine Unzufriedenheit und ein Murren der Kinder Israels, löst das Problem der Hungersnot dann doch nicht. Deshalb, damit komme ich auch zurück zum Überblick am Anfang, geht Morus darüber hinaus. Wenn er nämlich, und das macht eben einen Großteil des Romans auch aus, solche Probleme konkret und von ihm beansprucht vernünftigerweise angeht, sind wir natürlich auch schon gute 1000 Jahre später. Obwohl sie, die Utopia, ausgerechnet haben, und zwar aufs Genaueste, wie viel Lebensmittel die Stadt mitsamt ihrer Umgebung verbraucht, so säen sie dennoch viel mehr aus und ziehen mehr Vieh auf, als für ihren eigenen Bedarf genügen würde, um den Überschuss an ihre Nachbarn abzugeben. Man sieht, es wird konkreter. Die Hoffnung auf die Lösung des Ernährungsproblems wird nicht mehr an Gott abgegeben, sondern zunächst in literarischer Form mit einem ernährungspolitischen Programm versehen. Inwieweit das zu der Zeit möglich gewesen wäre, ist eine andere Frage. Also bei Morus bekommt jeder Einwohner Utopias pro Tag ein Laib Brot und eine Flasche Wein. Insofern wäre diese Utopie auch heute veraltet. Das autoritäre Moment, das genauso zuzuteilen, dass dann auch jeder von uns pro Tag eine Flasche Wein zu trinken hat, mag das durchaus anstrengende sein, aber die Entwicklung ist insofern erkennbar, dass Morus das Element der sozialen Motivation unterstreicht. Die Utopia, die Leute, wie sie handeln sollen, müssen es selber tun und sich nicht auf Gott verlassen. Und eine, die das tut, ist Marion Guillou, Wissenschaftlerin, 2012 nach Christi Geburt, also nochmal wieder ein Zeitsprung. Und sie setzt diese Reihe, die ich hier beispielhaft entwickle, fort, indem sie in einem Welternährungsbericht der UNO schreibt: Ja, ist möglich, Nahrungsmittel für die rund 9 Milliarden Menschen bereitzustellen, die in 40 Jahren voraussichtlich die Erde bevölkern werden. Unser gegenwärtiges Problem ist nicht die Qualität, sondern die Verteilung. Das heißt, wenn man Welternährung, jetzt gerade von heute aus gesehen, als Negation des Welthungers in einer historischen Entwicklung betrachtet und nicht als irgendein utopisches Endziel der Geschichte, sondern als eine bestimmte Art, sich mit Realität auseinanderzusetzen, erreicht dieser utopische Strang bei Marion Guillou tatsächlich dann den Charakter einer konkreten Antizipation, die es dann tatsächlich ausgeführt hat, was Morus literarisch vorwegnimmt und damit auch künstlerische Utopie bleibt, wird bei ihr wissenschaftlich konkrete Antizipation. Sie hat es jetzt wirklich auch mal aus Genaueste ausgerechnet, dass die objektiven Bedingungen der Nahrungsmittelproduktion vorliegen werden, auch in 40 Jahren, was natürlich gerade nochmal dieses utopische Moment des subjektiven Faktors bestärkt. Es muss dann auch als Möglichkeit erkannt, im utopischen Denken konkretisiert und gewollt werden. Wie wir das aus diesem einen Zitat von Adorno eben auch ableiten können: Was genau möglich ist beim Stand der Produktivkräfte, wofür die kritische Theorie nicht zuständig ist, weil sie eben kritische Theorie ist, kann Utopie in Form wissenschaftlicher Antizipation durchaus leisten. Utopien können sich nicht nur konkretisieren, sie können sogar verwirklicht werden. In dem Moment, wo sie verwirklicht werden, verlieren sie natürlich sofort ihren Charakter als Utopien. Das ergibt sich auch aus dieser anfangs erwähnten geschichtsphilosophischen Vorstellung von Landauer. Geschichte wäre zu denken als ein stetiger Ablauf von Topien und Utopien. was meiner Meinung nach noch zu fortschrittsoptimistisch ist, aber eben die stärkste geschichtsphilosophische Position in dieser Debatte war. Was das heißen kann, wenn Utopien verwirklicht werden, und ich glaube, das hat in Diskussionen insofern einen Stellenwert, als man Leuten damit aufzeigen kann, dass das, was einmal als utopisch gegolten hat, es tatsächlich nicht bleiben muss, lässt sich am Beispiel des Parlamentarismus zeigen. Den gibt es schon auf der Insel Utopia, dem Roman. Denn dort sind die Priester ausnehmend fromm und deshalb gibt es ziemlich wenige. Auch ein schöner Satz. Gewählt werden sie vom Volke, und zwar nach demselben Verfahren wie die Amtsträger, in geheimer Abstimmung, um Beeinflussung zu vermeiden. Das ist 1516 zu Zeiten von Morus nun noch eine sehr, sehr ferne Utopie. Man könnte tatsächlich geheime Abstimmungen durchführen, um Amtsträger zu wählen. Da werden sowohl die Fürsten, als deren Berater er gearbeitet hat, als auch ein Großteil der Bevölkerung eher eine distanzierte Position zu eingenommen haben. In der Siedlung Ikaria, die von dem frühen Kommunisten KB 1848 in den USA gegründet wurde. Also ich spiele an der Stelle auch nochmal diesen Wechsel literarische Utopie und frühsozialistische Utopie durch, hält er in seiner Beschreibung der Siedlung fest. Die Verfassung ist eine repräsentative Demokratie. Das Volk ist souverän, es wird repräsentiert durch eine Volksvertretung, die gewählt wird, permanent tagt. Die ausführende Gewalt ist ihr untergeordnet, beauftragt mit der Ausführung der Gesetze. Setzt einerseits diese Tradition von Morus fort, ist andererseits etwas, wofür KB sich von Konservativen seiner Zeit selbstverständlich den Vorwurf des Utopismus eingehandelt hat. Repräsentative Demokratie, blanke Utopie, unverwirklichbar. Hat sich zu unserer Freude oder zu unserem Leidwesen, das würde jetzt eher wieder den Vortrag Staatskritik betreffen, tatsächlich als umsetzbar erwiesen und illustriert bezüglich der Aktualität. Utopien können nicht nur konkretisiert werden bis zu einem Punkt, wo sie einlösbar sind, sondern es gehört auch zur Geschichte utopischen Denkens, dass sie tatsächlich eingelöst wurden. Wobei man sich natürlich darüber streiten kann, welchen Einfluss solche Entwürfe dann auf den tatsächlichen Geschichtsverlauf haben. Das muss man natürlich dann immer wieder in diese Verbindung bringen. Objektive Bedingungen, subjektiver Faktor. Wobei ich sagen würde, repräsentative Demokratie entspringt weder einer geschichtlichen Objektivität noch dem bloßen Wünschen, weshalb es auch auf Morus Vorschlag 1516 tatsächlich nicht zum Anstoß von sozialen Bewegungen wird. Im Kontext des 19. Jahrhunderts und der experimentellen Vorwegnahme in den sozialistischen Siedlungen durchaus Tagesaktualität gewinnt und von heute aus gesehen eben zu den Utopien zählt, die wir abhaken können. Utopien können relevant werden und damit bin ich schlussendlich genau bei der Frage nach Utopien in heutigen sozialen Bewegungen, wo ich als erstes Qualitätsmerkmal, wenn man sich beispielsweise so eine Parole wie No Border in antirassistischen Kämpfen heute anschaut, da hinten an der Wand hängt noch kein Mensch ist illegal, würde ich in beiden Fällen sagen, da ist ein utopisches Potenzial, was zu prüfen wäre. Die grundlegende Herangehensweise bleibt dann natürlich die Kritik der gegebenen Situation oder meinetwegen mit Landauer der Topien, wo Tobias Pieper über das Migrationsspektrum von der Arbeitsmigration bis zur politischen Flucht feststellt, dass dieses analytisch auf den gleichen Prozess zurückgeführt werden kann, und zwar auf die gewaltsame Entwertsetzung der Welt, auf die Mehrwertaneignung durch das Kapital des Nordens und die Ausbeutung des Trikots. Ließe sich weiter ausführen. Klar ist, Migrationsbewegung hat was mit der kapitalistischen Verfasstheit der Welt zu tun. und führt nun einerseits zu Migrationsbewegungen in beispielsweise die EU, führt andererseits aber auch zu Kämpfen und sozialen Bewegungen von Geflüchteten selber. Und danach habe ich dann nochmal geschaut, welches Moment utopisches Denken beisteuert zu den Debatten, die in solchen Bewegungen stattfinden. Die ganz kurzen Ausschnitte, die ich dazu noch habe, sind von Omid Moradian, einem iranischen oder aus dem Iran kommenden Aktivisten, der selber zum Stand der Bewegung ausführt: Die meisten aktivistischen Bemühungen zielen auf eine Veränderung der Gesetze für Geflüchtete. Diese Tendenz gab es auch in der Geflüchtetenbewegung der letzten 11 Monate. Gehört vielleicht auch zu den Sachen, die ihr wahrgenommen habt, ist halt das Moment der Tagespolitik, was ja auch nachvollziehbar ist, dass Geflüchtete sich eben aus ureigenstem Interesse, dem man jetzt auch keinen übersteigerten revolutionären Gehalt andichten braucht, mit den Gesetzen auseinandersetzen, die sie in ihrem Interesse nach tangieren, beschäftigen und einschränken. Zugleich schreibt Moradian 2013 in einem Text, den er so im Stile aus der Bewegung an die Bewegung formuliert, auch ein utopisches Moment, wenn er ausführt, als Negation: Regierungen und Gesellschaften haben die Staatsbürgerin-Nichtstaatsbürgerin-Dichotomie dermaßen internalisiert, dass die Nichtstaatsbürgerinnen nichts zur Veränderung ihrer Lage tun können, außer danach zu streben, Staatsbürgerinnen zu werden. Doch sollten unsere Bemühungen dahin gehen, eine Gesellschaft zu bauen, die diese Dichotomie nicht braucht. Die Schaffung einer solchen Gesellschaft bedarf der Schaffung von Alternativen. Ich habe dann auch noch ein Interview mit ihm gemacht, bei Gelegenheit, um eben tatsächlich auch von der Utopietheorie zur Utopieforschung als Bewegungsforschung zu kommen. Und er hebt es tatsächlich auch hervor, einerseits die motivierende Wirkung allein der Fragestellung, und wenn sie sich nur in Parolen wie No Border oder Kein Mensch ist illegal ausdrückt, andererseits eben auch den weitergehenden Entwurf zu machen und ausgehend von objektiven Interessen einen subjektiven Faktor ins Spiel zu bringen, der eben versucht, auch eine Perspektive von Gesellschaftsveränderung einzubringen. Nicht, indem man jetzt konkret einen neuen utopischen Roman schreibt, einer Welt, in der Leute sich frei über Grenzen hinweg bewegen. Auch nicht, indem man sich jetzt in irgendwelche Kommunen zurückzieht, sondern indem man diese konkrete Zielperspektive in Grundrissen versucht, auch in politischen Bewegungen stark zu machen. Utopien können viertens, und ich beeile mich jetzt ein bisschen, verloren gehen. Ich glaube, das ist mit einer der entscheidendsten Fragen, wenn man sich mit Utopietheorie beschäftigt, nämlich der Punkt der Utopiefähigkeit. Es wäre auch ideologietheoretisch zu einfach auszunehmen, davon auszugehen oder anzunehmen, dass Utopien, auch wenn sie mit einer bestimmten historischen Situation verbunden sind, quasi automatisch ohne Eigenleistung in den Köpfen der Leute irgendwie entstehen würden. Das ist auch etwas, und damit möchte ich schließen, was Adorno stark macht für die Auseinandersetzung mit Utopie heute, was, glaube ich, gerade für die hoffentlich noch anschließende Debatte im Hinterkopf zu behalten ist, nämlich die mangelnde Utopiefähigkeit vieler Menschen heute. Wenn Utopie die Veränderung des Ganzen meint, dann will es Adorno so vorkommen, Zitat, als ob das, was subjektiv dem Bewusstsein nach dem Menschen abhanden gekommen ist, die Fähigkeit ist, das Ganze sich vorzustellen als etwas, das völlig anders sein könnte. Auch hier natürlich immer mit den Beschränkungen, die Adorno macht. Die Leute sollen sich ja gar keinen konkreten Plan der Zukunft machen. Sie sollen sich aber die Fähigkeit bewahren, die utopisches Bewusstsein kennzeichnet, eine rückhaltslose Negation des Bestehenden zu leisten, einmal erreichte Diskussionsstände und Erfahrungen aus Kämpfen als Tradition zu bewahren, sich diese Motivation und Intention zu erhalten, dass man über das Bestehende hinaus will und durchaus, wie gesagt, dafür ist Adorno nicht zuständig, eine Konkretion der utopischen Möglichkeiten anzuschreiben, die aber allein schon dadurch verstellt werden kann, wenn die Leute die Fähigkeit verlieren, sich überhaupt auf utopisches Denken einzulassen. Adornos Argument ist dann psychologischer Natur, nämlich eine Überidentifikation mit dem Aggressor, wo er sagt, gerade weil die Leute einerseits wissen, die objektiven Bedingungen eines freien und guten Lebens wären vorhanden, andererseits gewinnt die Gesellschaft eine Verhärtung ihnen gegenüber, dass diese Möglichkeiten als uneinlösbar erscheinen, was dann dazu führt, dass diese Möglichkeiten verleugnet werden. Also die Menschen würden wissen, dass es besser sein könnte, verdrängen diesen Gedanken, verdrängen damit das utopische Bewusstsein, das sie haben müssten, und verzichten quasi selbst auf ihre Utopiefähigkeit, wie das hier von Adorno problematisiert wird. Die Frage, kann Utopiefähigkeit gewonnen werden, ist eine sehr spannende, die ich gerne in die Beratung geben würde. Ein Mittel oder ein theoretischer Ansatzpunkt, den man als Ideologiekritiker oder Gesellschaftstheoretiker dazu leisten kann, wäre meiner Meinung nach, auch da bin ich über andere Vorschläge froh, vorhandene Utopien zu prüfen. Das heißt jetzt nicht, nochmal zu untersuchen, in welchem Zusammenhang die Siedlung von Robert Owen zur Sozialpolitik seiner Zeit stehen, sondern sich tatsächlich zeitgenössisch und empirisch anzuschauen, inwiefern das, was man als utopische Momente ausmachen kann, selbst wenn diese nicht so bezeichnet werden, der Begriff ist ja durchaus so diffamiert, dass Leute sich auch eigene Utopien nicht als Utopien eingestehen würden. Nichtsdestotrotz sie aber mit Hilfe der von mir vorgeschlagenen oder vielleicht auch zu ergänzenden Kategorien erkennbar und diskutabel zu machen. Sind sie Erbschaft einer Tradition? Greifen Sie in die Vergangenheit zurück? Beruhen Sie auf einer bestimmten kritischen Negation Ihrer jeweiligen Situation? Artikulieren Sie politische Motivationen und tragen damit dann auch quasi als Feedback zum Entstehen emanzipatorischer sozialer Bewegungen bei? Und zeigen Sie konkret einen Möglichkeitssinn der Antizipation, um vorhandene objektive Möglichkeiten eben auch als subjektiv gewollte und zu erkämpfende einzulösen. Ich will das jetzt abschließend an einem naheliegenden Beispiel machen, nämlich die Falken. Betrifft ja einige jetzt durchaus unmittelbar. Ich habe mir dafür kurz das Selbstverständnis der Falken von 2011 angeschaut, wo sogar ausdrücklich von Utopie die Rede ist. Ich sage, das ist nicht notwendig zur Prüfung utopischen Bewusstseins. Man könnte das auch an Sätzen nachweisen, wo das Wort nicht vorkommt. Wir betreiben hier schließlich keine Diskursanalyse. Wo das Wort vorkommt, ist man natürlich noch mehr darauf gestoßen, sich anzuschauen, inwieweit die theoretischen Kategorien von Utopie da zutreffen. Wenn es abschließend heißt, unsere Utopie, also die der sozialistischen Jugend Deutschlands, die Falken, erwächst aus der Kritik der bestehenden Verhältnisse. Kann man, wenn man jetzt möchte, zumindest ein kleines Häkchen bei Negation, inwieweit die Falken eine bestimmte Negation der Verhältnisse leisten, wäre weiter zu diskutieren. Sie ist dabei konkretes Fortschreiten wie Zukunftsvorstellung gleichermaßen, das Fortschreiten möge gewertet werden als Ausdruck davon, dass es auch was mit der Motivation zu tun hat. Das Ziel ist eine sozialistische Gesellschaft, in der wir für unsere eigene Zukunft und zum Nutzen der Menschheit arbeiten und in der das gesellschaftliche Leben zur gemeinsamen Aufgabe aller wird. Da kann man jetzt fragen, ob das schon eine konkrete Utopie ist, eine Konkretion von Möglichkeiten. Es wird auf jeden Fall noch konkreter, wenn tatsächlich dann, einen Satz habe ich ausgelassen, aber noch auf derselben Seite, fortgeführt wird und versucht wird, die Bedingungen anzugeben, die erfüllt sein müssten. Für die Verwirklichung unserer Utopie einer sozialistischen Gesellschaft müssen gerechte materielle Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das beinhaltet eine planvolle, bedürfnisorientierte, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige Produktionsweise. Dies setzt die gesellschaftliche Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel und die Ressourcen voraus. Soweit dieser Schnipsel aus dem Selbstverständnis der Falken, an dem man ansetzen könnte, ähnlich wie ich das vorher kurz versucht habe, mit den Utopien der Welternährung, den Utopien antirassistischer No-Border-Bewegungen oder der Utopie des Parlamentarismus. Zu prüfen ist es noch nicht und damit eben auch in der Zeitkategorie des utopischen Denkens zukünftig. Werden da Traditionen aufgegriffen, eventuell im Bereich des Sozialistischen? Ist es eine bestimmte kritische Negation oder wäre sie dazu noch zu entwickeln? Wirkt diese Motivation innerhalb eines Jugendverbandes? Welcher Stellenwert ist dieser Formulierung von Utopie als politische Motivation beizumessen? Und inwiefern kann es für emanzipatorische Bewegungen heute, wo die Falken im Anspruch nach wahrscheinlich eine solche wären, eine zu leistende Arbeit zu sein, ausgehend von Kritik und mit Einblick in Politik und Handlungsmöglichkeiten auch eine Utopistik als konkrete Bestimmung vorhandener Möglichkeiten zu leisten, ohne die eine Stärke des subjektiven Faktors wahrscheinlich nicht erreicht werden könnte, die zur Einlösung solcher Möglichkeiten notwendig ist. Und das bleibt dann die Aufgabe einer weiteren Beschäftigung mit utopischem Bewusstsein, speziell in Bewegungen, von denen man vermuten möchte und das näher zu prüfen hätte, dass sie zur Abschaffung der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie sie sind, etwas beitragen könnten. Aber diese Frage dann ausführlicher zu diskutieren, liegt eben auch an den Erfahrungen und Blickwinkeln, die ihr mitbringt. Wobei ich jetzt schon noch vorschlagen würde, dass wir nach der Raucherpause nochmal Zeit für Rückfragen lassen und vielleicht auch Zeit für theoretische Einwände und Ergänzungen und dann sehen, wie weit wir tatsächlich kommen mit dem Vorantreiben dieses Projektes, was ich vorschlage, nämlich der Suche nach utopischem Bewusstsein heute. Vielen Dank. Beziehungsweise den Gründen für dessen Ausbleiben. Das gehört, glaube ich, für Utopietheorie heute evident dazu.